Ende, jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress, doch Kino klopft und noch weiter auf. Auf die Masse, die Menschen, die uns gerannt.